بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد wir sind immer noch in dem größeren Kapitel über die Verse im Koran, die darauf hinweisen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit nichts vergleichen darf von seiner Schöpfung und dass er eben einzigartig ist in Bezug auf seinen Namen und seine Eigenschaften. Und das neue Kapitel lautet Babun Qawlullahi ta'ala فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Auf Deutsch übersetzt: So stellt Allah nicht seinesgleichen, ihm her, während ihr doch Bescheid wisst. Das heißt, stellt Allah nicht an seine Seite Partner seinesgleichen, wo ihr doch Bescheid wisst. Das heißt, stellt nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala Stufe andere, die ebenbürtig sind wie er, gleich sind wie er, wo ihr doch Bescheid wisst. Und wenn wir jemanden Allah subhanahu wa ta'ala gleichsetzen oder auf die gleiche Stufe setzen, dann kann das eben geschehen in Bezug auf die Gottesdienste, die Ibadat, dann wäre es eben die bekannteste Form des Schirk. Oder es kann natürlich auch geschehen in Bezug auf Allahs Namen und Eigenschaften. Wenn du behauptest, jemand besitzt die Eigenschaft, eine Eigenschaft wie Allah, dann hast du auch Allah subhanahu wa ta'ala einen Partner zur Seite gestellt. Wie zum Beispiel, dass manche damals gesagt haben, Ar-Rahman kennen wir nicht, das haben wir ja letztes Mal kennengelernt, aber manche sagten, es gibt einen Mann, der heißt Rahman. Ja? Und dieser Name oder diese Eigenschaft darf nur Allah zugeschrieben werden. Ihr wisst, es gibt im Arabischen oder es gibt bei den Namen Allahs zwei Namen, die sind ähnlich, Ar-Rahman und Ar-Rahim. Die sind sehr ähnlich, aber Ar-Rahman ist ein reservierter Name für Allah und Ar-Rahim natürlich auch, aber wenn wir den Artikel weglassen, Al von Ar-Rahim, und dann bleibt nur noch das Wort Rahim übrig, das ist eine Eigenschaft, die heißt barmherzig. Und diese Eigenschaft kann man einem Menschen zuschreiben. Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschrieben als bil mu'minina ra'ufur rahim. Das heißt, dass er auch zu den gläubigen Menschen warmherzig und barmherzig ist. Und das bedeutet eben, dieses Wort rahim darf man schreiben, einem Menschen zuschreiben und ist auch gleichzeitig eine Eigenschaft Allahs. Aber der Name Ar-Rahman, dort können wir nicht den Artikel Al weglassen und sagen Rahman und jemanden Rahman bezeichnen, sondern nur, wenn wir vorher das Wort Abd vorschieben und sagen Diener von Ar-Rahman. Ja, insofern ist dieser Vers ein Beweis dafür, dass man eben nicht Allahs andere Partner gleichsetzen darf mit Allah, egal ob es in Bezug auf die Ibadat ist oder ob es in Bezug auf seinen Namen und Eigenschaften ist, ja. Oder ob es in Bezug auf seine Taten sind. Egal welche Form des Tawhid. Und Allah sagte im Vers noch einmal, Surat al-Baqarah, Vers 22, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. So stellt Allah nicht ihm Ebenbürtige zur Seite. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Während ihr doch wisst. Das ist noch schlimmer. Während ihr noch wisst. Das heißt, während ihr wisst, dass dies verboten ist. Und während ihr wisst, dass das ungerecht ist. Und ihr macht es trotzdem. Und das ist ja das, was die Leute damals gemacht haben. Und das war ja auch unter anderem der Grund der Katastrophe, ihres Schirkes. Weil sie haben, zum Beispiel bei der Talbiya haben sie gesagt, wir sagen, labbaik Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik. Also labbaik heißt ja so ungefähr viel wie, oh mein Herr, hier bin ich. Das ist eine Zusage, dass man dem Ruf Allahs zu Hajj gefolgt ist. Und dann sagt man La sharika lak, das heißt, du hast keinen Partner. Und die Götzendiener von damals haben fast das gleiche gesagt, aber eben dieses fast ist entscheidend, und zwar sie haben gesagt La sharika, labbaika la sharika laka illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Ja? Also es hat sich auch gereimt, dann gesagt labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak. Und das bedeutet so viel wie, oh mein Herr, hier bin ich, weil die haben auch Hajj gemacht. Du hast keinen Partner, außer einem Partner, der dir gehört und von dem du auch alles besitzt, was er besitzt. Das heißt, er ist praktisch dir untergeordnet. Ja? Und das ist natürlich äußerst seltsam, was sie da gesagt haben, denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala diesen andere Gottheit besitzt und auch das besitzt, was diese Gottheit besitzt, wie können sie ihn dann eben ebenbürtig machen? Wie können sie ihn dann diese falsche Gottheit mit Allah subhanahu wa ta'ala auf die gleiche Stufe stellen? Ja? Also das macht also keinen Sinn. Das heißt, deswegen, sie haben das gemacht, obwohl sie genau wussten, dass es eigentlich gar nicht stimmt. Sie stehen nicht auf der gleichen Stufe, aber sie haben es trotzdem gesagt. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt über diesen Vers, Al-Andadu huwa shirku, akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil layl, wa huwa an taqula wallah wa hayatika ya fulan, wa hayati. Wa taqul lawla kulaybatu hadha la'atana al-lusus, wa lawla al-battu fi al-dar, لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. Diese Überlieferung von Ibn Abi Hatim über Abdullah ibn Abbas lautet wie folgt auf Deutsch, und zwar sagt er nochmal, er nimmt Bezug auf den Vers, ja, den Vers, den wir gerade gehört haben, heißt: So setzt Allah nicht ihm Ebenbürtige zur Seite. Dieses Wort ebenbürtig, das heißt seinesgleichen, gleicher wie Allah subhanahu wa ta'ala, dieses Wort heißt auf Arabisch Andad. Nid auf Arabisch ist jemand, der ebenbürtig ist. Und Andad ist der Plural. Und das ist das, was Allah gesagt hat. Macht Allah nicht an seine gleichen Stelle Andad. So, das wäre jetzt ganz grob ausgesprochen. Und Abdullah ibn Abbas sagte, dieses Wort Andad ist der Schirk, und gemeint ist, sagt er, ein Schirk, der unsichtbarer ist als das Krabbeln von Ameisen auf einem glatten schwarzen Stein in der Nachtfinsternis. Es ist unsichtbarer als das Krabbeln von Ameisen. Das erkennt man nicht und sieht man nicht und hört man nicht. Auf schwarzen glatten Stein in einer dunklen Nacht oder in der Nachtfinsternis, so dass es noch schlechter gesehen werden könnte, was diese Ameisen tun, und dieses Krabbeln noch schlechter wahrgenommen werden könnte. Also es geht um den Abdruck, den Ameisen hinterlassen auf einem schwarzen glatten Stein in einer dunklen Nacht. Was siehst du davon? Gar nichts. Und das, sagt er, ist hier mit dem Schirk gemeint. Und insofern ist hier eine Form des Schirkes gemeint, die eben höchst gefährlich ist, weil sie den Leuten entgeht, weil sie Leute das eben nicht mitkriegen und sie diesen Schirk begehen. Viele Menschen begehen ihn einfach, auch Muslime, ohne es zu merken. Und dann sagte er, es bedeutet so viel, wie wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich schwöre bei Allah und ich schwöre bei dem Leben von der Person so und so. Oder ich schwöre bei meinem Leben. Das ist jetzt für uns vielleicht offensichtlich, aber für die Leute damals eben nicht so offensichtlich. Und dann, wenn du auch sagen würdest, laula kulaybatu hadha la atana al-lusus, das heißt, wäre da nicht das Hündchen gewesen, dann wäre der Dieb gekommen. Das heißt, wäre da nicht das Hündchen gewesen, der Wachhund gewesen, dann wäre der Dieb ins Haus gekommen. Sagt es einfach mal Schirk. Und dann sagt er auch ein weiteres Beispiel, laula al-battu fi ad-dar la'ata al-lusus. Wäre da nicht die Ente im Haus gewesen, dann wäre der Dieb gekommen. Und was hat der Ente hier gemeint? Ganz einfach, weil eine Ente, wenn man die im Haus hat und da kommt jemand, dann fängt die plötzlich an, Geräusche zu machen. Und wenn man jetzt glaubt, dass die Ente der Grund war, sagt er, wenn man sagt, es wäre die Ente nicht da gewesen wäre, dann wäre der Dieb nicht gekommen, dann sagt er, das ist eine Form von Schirk, das zu sagen. Und es ist überliefert worden, oder deswegen haben die uns vorausgegangen, rechtschaffende Menschen gesagt, ma alajtu nafsi mu'alajataha ala al-ikhlas. Also ich habe mir sinngemäß bei keiner Sache so viel Mühe gegeben oder meine Seele so erzogen oder behandelt, damit sie Ikhlas hat, wie eben in Bezug auf den Schirk. Ja? Weil der Schirk ist eine der gefährlichsten Sachen und bezieht sich in erster Linie auf das, was man im Herzen hat. Und ihr wisst, zwei Leute sind nebeneinander, der eine betet, der andere betet auch, der eine macht es für Allah, der eine macht nicht für Allah. Der eine ist, wie heißt es, wird dafür mit dem Paradies belohnt, der andere mit der Hölle, wenn er Schirk begangen hat. Ja? Das heißt, es ist nur eine einfache Sache am Herzen. Der eine macht es vielleicht, um von den Menschen gesehen zu werden, damit er seine Tat nicht zunichte, wie wir schon mehr als einmal erwähnt haben. Und der andere macht es für Allah und wird dafür mindestens zehnfach belohnt. Insofern ist es nur eine kleine Sache am Herzen, die man äußerlich eben nicht sehen kann. Über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist überliefert worden, dass man ihn gefragt hat, كيف نتخلص منه, das heißt, wie können wir diesen Schirk aus dem Weg gehen? Dann sagte er, قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Und zwar, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sprecht, O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir davor, dir etwas beizugesellen, wovon wir Kenntnis haben. Und wir bitten dich um Vergebung für etwas, was wir, wovon wir keine Kenntnis haben. Ja? Und das beinhaltet somit alles. Das beinhaltet somit alles. Denn, also, und dieser Hadith ist ein Beweis, Al-Albani sagte das Hassan, und dieser Hadith ist ein Beweis dafür, dass man, wenn man einen Schirk begangen hat, egal ob groß oder ob klein, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet, dann wird er einem vergeben. Und wenn sich jemand die Frage stellt, wie können wir das sagen, obwohl doch Allah im Koran an zwei Stellen gesagt hat, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, dann lautet die Antwort ganz einfach darauf, dass es für jemand, der nicht Allah um Vergebung gebeten hat. Aber wenn jemand Tauba gemacht hat, dann Allah vergibt ihm. Und das einfachste Beispiel ist dafür, ein Christ, der zum Islam kommt, er war vorher ein Götzendiener. Ja? Nach islamischem Verständnis war der Christ als Christ ein Polytheist, einer, der viel Götterei getrieben hat. Und nachdem er den Islam angenommen hat, hat Allah ihm alle seine Sünden vergeben, auch Aschirk. Okay? Und deswegen die Ayah im Koran, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, dass man Schirk betreibt, bezieht sich darauf, wenn man keine Tauba gemacht hat, wenn man stirbt, ohne Allah um Vergebung zu gebeten hat. Ansonsten, wenn man Allah um Vergebung bittet, wie in diesem Hadith, dann wird Allah einem vergeben. Und das ist eine, das ist eben das Schöne an den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er bringt uns einen Dua bei, der alles umfasst. Ja? Wenn jemand von uns aufschreiben würde, was manche Leute machen folgendes, sie schreiben Duas auf, was sie gerne in Layat al-Qadr sagen möchten. Ja? Oder was sie gerne am Freitag Nachmittag sagen möchten. Ihr wisst ja, dass Freitag Nachmittag nach Asr bis Maghrib, da gibt es eine Zeit, eine bestimmte Zeitspanne, in der Allah den Dua erhört. Und manche Leute schreiben sich vielleicht auf, was sie gerne in dieser Zeit sprechen von Bittgebete. All dies ist zwar schön und gut, aber es ist besser und dem Gottvertrauen noch näher, dass man die Dua spricht, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Weil wenn du so einen wunderschönen Dua sprichst wie, O Allah, wir bitten dich um alles Gute, oder O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor allem Schlechten, dann ist ja alles, was Allah für gut heißt, beinhaltet. Und alles, was Allah für schlecht heißt, auch beinhaltet. Also mach dir keine Sorgen, denn Allah weiß ja besser Bescheid als du, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Und dieser Dua ist allgemein, beinhaltet alles praktisch, was du brauchst. Ansonsten, wenn wir unser eigenes Dua sprechen, kann sein, wir vergessen es. Dann sagen wir nachher, oh, hätte ich doch lieber den Dua noch gesprochen. Das merkt man dann wann? Das merkt man dann, wenn man weiß, dass der Dua erhört worden ist. Dann sagt man sich, hätte ich doch mehr gesagt. Ja? Aber hätte man diesen einfach diesen allgemeinen Dua gesagt, das war's. Genauso wie im Witr-Gebet. Ist besser, du sprichst einfach den Dua, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinem Enkel Al-Hassan radiallahu anhu beigebracht hat. Und dann hast du alles schön drin, was du brauchst. Natürlich das Beispiel von Abdullah ibn Abbas jetzt hier. Ich schwöre bei Allah und bei deinem Leben. Das sind natürlich zwei Arten von Schirk beinhaltet. Die erste ist, dass man geschworen hat bei jemandem anderes außer Allah. Ja? Weil er hat gesagt, er schwört bei deinem Leben. Und man darf nur bei Allah subhanahu wa ta'ala schwören. Und das zweite Problem an der Sache ist, zweite Form von Schirk ist darin, dass er beides auf einer Stufe erwähnt hat. Er hat gesagt, ich schwöre bei Allah und ich schwöre bei deinem Leben. Ja? Und das ist eine Form von Aschirk, denn man darf nichts auf die gleiche Stufe stellen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir wissen ja, dass man schwört bei was? Man schwört bei einer Sache, die einem heilig ist. Oder man schwört bei einer Sache, die einem wichtig ist. Und wenn man jetzt also praktisch schwört bei Allah und schwört bei einer anderen Sache und das auf die gleiche Stufe stellt, dann hört sich das so an, als wäre die Sache, bei der man geschworen hat, auf der gleichen Stufe wie Allah. Und deswegen ist diese Aussage Schirk und verboten, auch wenn man es nicht so meint. Und wenn man auch noch denkt, dass die Sache, bei der man geschworen hat, auf der gleichen Stufe ist wie Allah, dann natürlich ist eine Großform von Ashirkun, wäre Shirkun Akbar. Ansonsten ist das Schwören bei jemand anderem außer Allah Shirkun Asghar, ist eine kleine Form von Ashirk. Das zweite Beispiel von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu ardah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, mit seinem Vater. Und zwar sagt er, wäre da nicht das Hündchen so und so gewesen, dann wäre der Dieb zu uns gekommen. Das Problem an dieser Aussage ist was? Und zwar, wenn man auf die Ursache schaut, ohne auf den Verursacher zu schauen. Die Ursache, auf Arabisch As-Sabab, ist selbstverständlich der Hund gewesen. Weil der Dieb ist nicht in den Garten eingedrungen, weil er einen beißenden Hund da gesehen hat. Aber wenn man dabei vergisst, dass der Verursacher, Al-Musaddib, Allah subhanahu wa ta'ala ist, ursprünglich gesehen, und er derjenige ist, der die Angst eingeflößt hat in das Herz von diesen Personen, und er derjenige ist, der diesen Hund erschaffen hat, dass er Angst einflößt in diese anderen Personen, dann, wenn man das vergisst, ja, dann ist das eine Form von Ashirk, ansonsten nicht. Ansonsten, wenn man das nicht so meint, sondern wenn man fest daran glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Verursacher von allem ist, dann ist es keine Form von Ashirk, aber diese Aussagen sollte man möglichst vermeiden. Ansonsten, wie gesagt, ist es erlaubt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith bei Bukhari und bei Muslim, "Laula ana lakana fi ad-daraki al-asfali min an-nar." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht über seinen Onkel Abu Talib und sagte, wenn ich nicht wäre, dann wäre er in der untersten Stufe der Hölle. Abu Talib, ja? Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam besonderes Geschenk bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar, dass er für seinen Onkel Abu Talib Shafa'a, Fürsprache einlegen darf oder durfte für ihn oder wird für ihn ein gutes Wort bei Allah einlegen dürfen, und dafür darf dann Abu Talib die schwächste Strafe in der Hölle erleiden, anstatt dass er die strengste bekommt, weil er ein Muschrik war und sich geweigert hat, den Islam anzunehmen. Und ansonsten natürlich, ein Muschrik verlässt die Hölle auf jeden Fall nicht und er auch nicht. Aber die Aussage, was jetzt hier wichtig ist, er sagte, wäre ich nicht gewesen, das heißt, er bezeichnet sich als den Grund, ja, dann wäre er im tiefsten Grund der Hölle. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat bestimmt nicht vergessen, dass die Erlaubnis der Schafa'a kommt von Allah. Ja? Das heißt, Allah ist der wirkliche Verursacher, Al-Musabbib. Und er war nichts anderes als eine Ursache, eine weitere Ursache. Hätte auch jemand anders sein können. Wenn es nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen wäre, hätte es auch jemand anders sein können. Aber Allah hat ihn zum Ursacher in dieser Hinsicht gemacht. Also wenn man sich stützt auf eine Ursache ohne Allah und Allah dabei vergisst, dann ist es Form von Schirk. Wenn man aber nicht Allah dabei vergisst und dann weiß, dass Allah der Verursacher ist, dann ist es eben gesagt keine Form von Schirk. Und das gleiche gilt auch in Bezug auf die Ente. Und das sind ja nur Beispiele. Ja. Oder sagte Abdullah ibn Abbas, sagte ein weiteres Beispiel, ma sha Allah wa shi'it. So wie du willst, so wie Allah es will und du. So wie Allah es will und du. Und das ist auch eine Form von Ashirk, die darf man überhaupt nicht sagen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal hat das jemand vor ihm gesagt und hat er ihm angeordnet, das nicht zu sagen, sagte er, Masha Allahu wahdahu in einer Version, zu der wir gleich kommen werden. Auf jeden Fall darf man wieder nicht sagen, es ist so wie Allah will und du willst, wenn du jemanden ansprichst. Weil niemand, sein Wille steht auf der Stufe von dem Wille Allahs und niemand kann Allahs Entscheidung zurückdrängen, ja, oder abwehren oder außer Kraft setzen. Das geht nicht. Und deswegen darf man diese Sache nicht sagen, sondern man darf höchstens sagen, wie es in einer Überlieferung heißt, Masha Allah thumma shi'ta. Das heißt, es ist so, wie Allah will und hiernach, so wie du möchtest. Und hiernach, so wie du willst. Oder ein weiteres Beispiel, sagte Abdullah bin Abbas, ist Laula Allah wa Fulan. Wäre da nicht Allah und die Person so und so, dann wäre das und das nicht geschehen. Auch eine Form von Schirk, weil du machst mit dem und, mit der Konjunktion und, machst du Allah subhanahu wa ta'ala auf die gleiche Stufe wie dieses eine Geschöpf. Und deswegen sagte, لا تجعل فيه فلانا هذا كله به شرك. Also sagte, sag nicht, erwähne nicht irgendeine andere Person zusätzlich. All dies ist eine Beigesellung in Bezug auf Allah. Und dieser Hadith ist bei Ibn Abi Hatim überliefert. Und Ibn Kathir erwähnt es auch in seinem Tafsir. Des Weiteren, liebe Geschwister, erwähnt der Autor ein Hadith von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda. Ich lese auf Arabisch erstmal vor, ganz kurz. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عمر بن الخطاب überliefert über den Propheten صلى الله عليه وسلم dass er folgendes gesagt hat wer bei jemandem anderes schwört außer bei Allah hat Kufr oder Schirk begangen. Dieser Hadith ist von der Tirmidhi überliefert worden. Al-Tirmidhi sagte selbst, der Hadith ist Hassan. Und Al-Hakim, rahimahullah, Al-Nisaburi, er sagte, der Hadith ist Sahih. Wie dem auch sei, und der Hadith ist auch noch anderswo überliefert, ist aber nicht so entscheidend. Wichtig ist für uns, dass der Hadith authentisch ist, das reicht schon. Aussage von, heißt, über Umar ibn Khattab ist überliefert, aber eigentlich muss es heißen, Ibn Umar. Ja, aber das ist ein Fehler anscheinend, den der Autor gemacht hat. Ist aber nicht schlimm, denn ihr wisst ja, die Sahaba, das heißt die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind alle vertrauenswürdig und es spielt keine Rolle, wer diesen Hadith jetzt in diesem Fall überliefert hat. Manchmal spielt es schon eine Rolle in Bezug auf Approbation oder Verständnis, aber nicht in diesbezüglich. Und sogar wenn in einem Hadith das heißt, ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt und wir wissen nicht, wer das war, spielt auch gar keine Rolle. Ja? Weil die Tatsache, dass uns ein Sahabi unbekannt ist, ist für uns genauso, wie wenn es bekannt wäre. Ja? Nur manchmal spielt es eine Rolle. Ja? Nur manchmal spielt es eine Rolle. Ihr wisst ja, dass das eines der Paradebeispiel, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat, zu einem Maimuna radiallahu anha geheiratet hat, da hat ja Ibn Abbas überliefert, dass er sie geheiratet hat, während er im Ihram-Zustand war. Und wir wissen normalerweise, im Ihram-Zustand darf man nicht heiraten, das ist verboten. Wer das macht, seine Ehe ist ungültig. Und Maimuna selbst hat das auch überliefert. Sie hat gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie geheiratet hat, als er nicht mehr im Ihram war, sondern als er schon halal war. Und hier ist es schon wichtig zu wissen, wer das gewesen ist, weil die Überlieferung von Maimuna ist vorzuziehen, weil sie ja die geheiratete Person ist. Ja? Und jemand, der an der Geschichte aktiv beteiligt war, weiß sicherlich besser Bescheid, was damals geschehen ist, als jemand, der die Geschichte gehört hat über jemand anderes, wie in diesem Fall Ibn Abbas, der es ja nicht selbst gehört hat, sondern über jemand anderes. Insofern, also spielt manchmal schon natürlich das eine Rolle, wer das gesagt hat, ja. So, diese Aussage, wer bei jemand anderes schwört, außer bei Allah, hat Kufr oder Schirk begangen, ist ein Zweifel vom Überlieferer. Er weiß es nicht, er ist sich nicht sicher. Einer der Überlieferer ist sich nicht sicher. Ist es Kufr oder Schirk? Und der Gelehrte bevorzugt hier in der Erläuterung, dass eher gemeint ist, Schirk, weil wir wissen ja, dass wir nur schwören dürfen bei Allah. Wenn du jetzt schwörst bei jemand anderes als Allah, hast du Allah zu einem Partner gemacht mit dieser anderen Person. Und deswegen ist das Wort Schirk hier angebrachter. Aber Schirk ist nichts anderes als eine Form von Kufr. Ja? Insofern, also beides ist sicherlich unproblematisch. Also beides läuft auf dasselbe hinaus, das würde ich damit sagen. Taib, liebe Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesagt hat, man halafa bi ghayrillah, faqad ashrak, wer bei jemand anderes schwört als bei Allah, hat Schirk begangen. Geht es jetzt um den Namen Allah oder geht es um den, der mit dem Namen Allah bezeichnet wird? Selbstverständlich geht es um denjenigen, der mit dem Namen Allah bezeichnet wird. Und es geht nicht um den Namen Allah. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du auch schwören bei Ar-Rahman. Du Du kannst auch schwören bei Ar-Rahim, du kannst auch schwören bei Al-Karim, du kannst auch schwören bei Al-Sami', du kannst auch schwören bei Al-Alim und du kannst auch schwören bei Al-Qadir und so weiter und so fort. Bei jedem Namen Allahs darfst du schwören. Und nicht nur das, sondern du darfst auch schwören bei den Eigenschaften Allahs, wie wir sicherlich wissen, liebe Geschwister. Das heißt, man darf auch sagen, ich schwöre bei der Allmacht Allahs, weil die Eigenschaften Allahs kommen von Allah oder sind von Allah und sind auch unerschaffen und ewig. Und was heißt schwören überhaupt? Schwören ist nichts anderes als jemand macht eine Aussage und will sie bekräftigen durch etwas, was ihm wichtig ist oder etwas, was ihm gewaltig ist. Etwas, was er verherrlicht. Ja? Auf eine bestimmte Art macht man das. Und zwar, auf Arabisch gibt es drei Formen des Schwures. Einmal eben die, wer ist das, bekannteste, sage ich mal, unter den Leuten, die sagen Wallah. Und dann hat am Ende das H von Allah eine Kasra, das heißt Wallahi, beim Weitersprechen. Oder die andere Form ist, dass man eben sagt Tallah, auch hier Tallahi, beim Weitersprechen. Und die dritte Form ist, dass man sagt Uqsimu Billah, ich schwöre bei Allah. Und manchmal lässt man das Wort Uqsimu weg und sagt einfach Billahi oder Billah. Und beides, alle drei sind Formen, also mit Ta und mit Ba und mit Wow. Diese drei Buchstaben verwendet man im Arabischen, um zu schwören. Das Schwören bei jemand anderes außer Allah ist, wie wir gesagt haben, Schirk. Normalerweise kleiner Schirk, aber wenn man auch noch glaubt, dass die Sache, bei der man geschwört hat, so gewaltig ist wie Allah oder noch gewaltiger sogar, dann ist natürlich eine große Form des Schirk. Wie ist es eigentlich mit dem Schirk? Vergibt ihn Allah, den Kleinen? Darüber gibt es mehr als eine Ansicht unter den Gelehrten. Und zwar bevorzugt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala weder den kleinen Schirk vergibt, noch den großen Schirk vergibt, weil Allah gesagt hat, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Das heißt, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Und Allah hat hier nicht gesprochen vom großen Schirk oder kleinen Schirk, sondern von jeder Form von Schirk. Und wir wissen, dass das Schwören bei jemand anderes außer Allah auch eine Form von Schirk ist. Und wie gesagt, deswegen muss man dabei Allah subhanahu wa ta'ala unbedingt um Verzeihung bitten, wenn man das geschehen ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala natürlich, wissen wir, schwört bei allem, was er möchte. Allah subhanahu wa ta'ala erstens einmal schwört bei sich selbst. Er sagte in Surat al-Nisa, فَلَا وَرَبِّكْ, doch nein, bei deinem Herrn. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwörte auch bei allen Geschöpfen, also bei was er möchte. Also er schwört auch bei seinen eigenen Eigenschaften, wie er möchte. Beispiel dafür, dass er bei sich selbst schwört, bei den Geschöpfen schwört, er sagte, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَّيْلِ وَمَا يَغْشَاهَا, hat er wieder bei sich selbst geschwört, وَالْلَّيْلِ وَمَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. 11 Mal hat er in diesen Versen bei sich selbst geschwört. Oder bei einem Geschöpf. Ja? Und das gilt für Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich die Sache nicht verboten, sondern hat sie nur uns verboten. Und Allah wird nicht gefragt nach dem, was er tut. Und er ist derjenige, der Gesetze macht. Und wir sind diejenigen, die Gesetze ausführen müssen. Den können wir nicht fragen, warum darf Allah schwören bei sich selbst und bei den Geschöpfen und wir dürfen das nicht. Ganz einfach, weil Allah so Gesetz gemacht hat. Also so einfach ist das, ja, nicht so schwer. Jetzt gibt es eine Überlieferung, die lautet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagte er über eine Person, Aflaha wa abihi in sadaq. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, in dieser Überlieferung, in Sahih Muslim und auch anderswo, er wird erfolgreich sein bei seinem Vater. Er wird erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Bei seinem Vater. Er wird erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Das heißt, hier heißt es, er wird erfolgreich sein, ich schwöre bei seinem Vater, dass er erfolgreich sein wird, wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Und dieses Wort wa abihi ist shadh, ja, das ist nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, sondern wie es bei Bukhari heißt und bei anderen, ist eben dieses Wort nicht dort überliefert. Nur diese Version. Und es gibt noch andere versus Aussagen, die Gelehrten getroffen haben. Manche haben gesagt, das ist sehr wohl authentisch überliefert, weil es eben Sahih Muslim ist, aber wie heißt es, es ist abrogiert worden und so weiter und so fort. Aber die einfachste ist, wie manche Gelehrte gesagt haben, wie Sheikh Al-Albani rahimahullah, dass einfach diese Version ist shadh, denn sie widerspricht anderen Überlieferungen, die noch authentischer sind als diese. So, jetzt kommt eine Überlieferung, die haben wir schon mal früher erwähnt. Und zwar über Abdullah ibn Mas'ud sagte er, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqa. Er sagte, radiallahu anhu, es ist mir lieber, dass ich bei Allah schwöre und dabei lüge, als dass ich bei jemandem anderes als Allah schwöre und dabei die Wahrheit spreche. Ja? Und darüber haben wir schon ausführlich gesprochen, zusammengefasst. Wir wissen ja, dass das Schwören bei jemand anderes außer Allah ist Schirk. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören und absichtlich dabei zu lügen, ist eine große Sünde. Und jetzt wissen wir, und Schirk ist noch schlimmer als eine große Sünde. Denn die Sünden sind in vier Kategorien geteilt. Es gibt Al-Kufr, ja, eine Handlung, die dich aus dem Islam ganz rauswirft. Dann gibt es, wie zum Beispiel der große Schirk. So, dann gibt es den kleinen Schirk. Und dann gibt es die großen Sünden. Und dann gibt es die kleinen Sünden. Ja? Und der kleine Schirk steht noch über den großen Sünden. Ja? Und heißt es, und deswegen sagte er, radiallahu anhu, ist es mir lieber, dass ich bei Allah schwöre und dabei lüge, weil das ist relativ gesehen nur eine große Sünde, die mir Allah auch vergeben kann, wenn er möchte, und vergeben wird, wenn er will. Es ist mir lieber, als dass ich bei jemand anderes schwöre als Allah, weil das wird er mir nicht vergeben. Dann Hudhayfa radiallahu anhu arda berichtet, ich stehe es mal auf Arabisch vor, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal, لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. Und zwar sagte Hudhayfa radiallahu anhu warda, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sagt nicht, es ist so wie Allah will und wie die Person so und so will, sondern sagt, es ist so wie Allah will und hinterher so noch wie die Person so und so will. Ja? Und hier wieder das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben. Man darf eben nicht Allah subhanahu wa ta'ala seinen Willen auf die gleiche Stufe stellen wie irgendein anderes Geschöpf oder wie irgendein Geschöpf, sondern man muss klar unterscheiden und sagen, es ist so wie Allah will und hiernach auch wie eine andere Person wollte. Ja? Hiernach erst und nicht auf der gleichen Stufe wie Allah. Aus diesem Hadith lernen wir nebenbei noch auch zwei interessante Sachen mindestens, und zwar erstens, dass dem Diener wird tatsächlich ein Wille zugeschrieben. Das hört sich vielleicht banal an, ist aber so, ist auch so, aber es gab eine Sekte im Islam oder eine Denkrichtung, Al-Jibriyya, und die glauben, dass eben der Mensch keinen freien Willen besitzt und keine Entscheidungsfreiheit hat, ja. Und genau das Gleiche, ja, und wie heißt es? Sie haben gesagt, der Diener hat keine Entscheidungsfreiheit, ja. Genau das Gegenteil von Al-Qadariyya. Die haben genau das Gegenteil gesagt. Und aber dieser Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, spricht dem Diener oder dem Menschen einen Willen zu, und deswegen wissen wir auch natürlich, dass der Mensch eine Entscheidungsfreiheit hat, ja. Dann, was auch sehr weise ist, wenn du jemandem etwas verbietest, dann erklär ihm auch, was erlaubt ist. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn verboten zu sagen, Masha Allah wa sha'a fulan, aber hat zu ihm gleichzeitig gesagt, sagt stattdessen Masha Allah thumma sha'a fulan. Also hat ihm direkt eine Lösung ihres Problems gegeben. Ja? Genauso hat es Allah im Koran gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Juden an und sagt zu ihnen, ja sagt zu den Gläubigen, ja ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu den Gläubigen, sagt nicht ra'ina, sondern sagt unzurna. Und diese Worte ra'ina wa unzurna haben in einem Fall die gleiche Bedeutung. Und beides bedeutet, überwache uns, ja, oder gib über uns Acht. Und Ra'ina kann aber auch bedeuten, eine Beleidigung ist das auch, unser Schwachsinniger. Und die Juden haben dieses Wort verwendet und die haben natürlich Ra'ina gesagt, aber mit dem Hintergedanken, die wollten natürlich den Propheten Sassan beleidigen. Aber der Prophet Sassan sollte das nicht direkt merken, sondern sollte daraus verstehen, die anderen auch, dass Ra'ina bedeutet, achte auf uns, was es auch bedeuten könnte. Ja? Aber es bedeutet eben nun mal, hat eben zwei Bedeutungen. Und sie meint natürlich die üble Bedeutung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu den Gläubigen, wenn ihr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam so etwas sagt, dann verwendet das Wort Ra'ina nicht, sondern verwendet das Wort Unfurna. Ja? Und insofern hat er uns wieder eine Lösung gegeben. Und noch ein drittes Beispiel. Ihr wisst, dass das Zins nehmen und geben verboten ist. Und ein Mann kam einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat zu ihm gesagt, na, ich habe drei Säcke Datteln, oder besser gesagt Aswa, das ist eine bestimmte Maßeinheit, Datteln, sagen wir mal jetzt drei Säcke Datteln, und ich tausche sie gegen zwei gute. Ne? Ich habe drei Säcke Datteln, die nicht so besonderer Qualität sind, nicht von so besonderer Qualität sind, und ich tausche sie aus gegen zwei Säcke Datteln, die bessere Qualität sind. Also ich nehme einen Sack weniger, dafür kriege ich bessere Qualität. Dann sagte er, das ist der Zins schlechthin, und dann sagte er, walakin bi'il jam'a bid-darahim thumma ishtari bid-darahim janiban. Er sagte, tu dies nicht, sondern wenn du willst, dann verkaufe diese drei Säcke, nimm das Geld und dann kaufe, was es von wo du willst, eben zwei Säcke von guten Datteln. Ja? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einem eine Lösung hierfür gegeben. Machen wir weiter. Ich lese auf Arabisch das mal vor. وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي أَنَّهُ يُكْرَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى war einer der Fuqaha, der Fiqh-Gelehrten von den Tabi'in, von der Generation nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, es ist verabscheuend, es ist makruh zu sagen, ich suche Zuflucht bei Allah und bei dir, weil jetzt hast du wieder die zwei auf die gleiche Stufe gestellt, sondern du darfst sagen, ich suche Zuflucht bei Allah und hiernach auch bei dir. Und er sagte des Weiteren, es ist auch verabscheuend zu sagen, wäre da nicht Allah, Entschuldigung, man darf auch sagen, wäre da nicht Allah und außerdem noch die Person so und so. Und hiernach noch die Person so und so. Und dann sagt er, aber sagt nicht, wäre da nicht Allah und die Person so und so. Also dann wäre das und das geschehen. Ja? Weil wenn du das Wort und verwendest, dann hast du wieder, dann ist die offensichtliche Bedeutung des Wortes, dass du ihn auf die gleiche Stufe gestellt hast wie Allah subhanahu wa ta'ala. Die nächsten zwei Kapitel sind sehr ähnlich wie das hier vorangegangen ist, deswegen also schieben wir das hinten ran. Mal ganz kurz gucken. Machen wir noch das eine und dann machen wir eine Pause. Und zwar, das nächste Kapitel lautet Babun ma ja'a fi man lam yaqna' bil halifi billah. An ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la tahlifu bi abaikum man halafa billah fal yasduq wa man hulifa lahu billah fal yarda wa man lam yarda falaysa min Allah. Rawah ibn Majah bi sanadin hasan. Dieses Kapitel besteht aus einem Hadith, und zwar überliefert uns Abdullah ibn Umar radiallahu an, also der Sohn von Umar ibn Khattab, dem zweiten Khalifa, Und sein Sohn ist bekannter dafür geworden für Hadith-Überlieferung als sein eigener Vater. Ja? Sein Sohn gehört eben zu den 7 Sahaba, die bekannt dafür geworden sind, dass sie viele Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: La tahlifu bi abaikum, schwört nicht bei euren Vätern. Man halafa billah falyasduq, wer bei Allah schwört, der soll auch wahrheitsgemäß handeln, oder er soll die Wahrheit sprechen. وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ, und wenn jemandem geschworen wird, dann soll er damit zufrieden sein, und wer damit nicht zufrieden ist, der hat mit Allah nichts mehr zu tun. Und was dieser Hadith bedeutet, das sollen wir jetzt also gleich sehen. In diesem Kapitel geht es, ich habe den Titel noch gar nicht auf Deutsch vorgelesen, und zwar heißt es, was überliefert worden ist darüber, dass jemand nicht zufrieden ist damit, dass ein anderer bei Allah geschworen hat. Und gemeint ist also, jemand sagt zu dir, ich schwöre bei Allah, das und das ist so passiert, und du glaubst ihm nicht, obwohl er geschworen hat. Und darüber lautet es eben, der Prophet s.a.w. sagte, hier bezüglich, wenn jemandem geschworen wird, das heißt, wenn jemand dir schwört, dass das und das passiert ist, oder jemand das und das gesagt hat, oder das und das und das getan hat, oder gesagt hat, dann soll man damit einverstanden sein und zufrieden sein und ihm zugeben, ansonsten hat man mit Allah subhanahu wa ta'ala nichts mehr gemein. Und das, was das jetzt genau bedeutet, wollen wir uns nochmal anschauen. Hier geht es einfach darum, dass man normalerweise, wenn jemand schwört, ihm Glauben schenken soll, ihm vertrauen soll, ihm glauben soll. Ihr wisst ja, dass das islamische Prinzip beim Gericht ist prinzipiell so, dass jemand erhebt eine Anklage, und der muss natürlich beweisen, das, was er sagt. Und wenn er keinen Beweis hat, und der Angeklagte will sich freisprechen, dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder, also besser gesagt, er hat insgesamt zwei Möglichkeiten. Entweder er schwört bei Allah, dass es eben nicht stimmt, dass die Anklage nicht stimmt. Dann wird er freigesprochen, weil wenn es keine Beweise gibt, kann niemand beschuldigt werden. Oder er schwört nicht, und dann wird er für schuldig gesprochen, weil er eben, wenn er Recht hätte, hätte er geschworen. Und wenn er es nicht tut, dann wird er eben für schuldig gesprochen. Das ist das also Grundprinzip. Und hierbei geht es auch. Ja, wenn jemand also geschworen hat, dann wird der Richter ihm Glauben schenken, solange eben der andere, wer es ist, etwas nicht Gegenteiliges macht, was diesen Schwur wieder aufhebt. Und diesbezüglich, liebe Geschwister, gibt es eine Sache, die nennt man Al-Qasama. Al-Qasama bedeutet, oder so ist es ein Mittel der Rechtsprechung der islamischen Scharia, im Falle eines Mordes, wenn jemand behauptet, dass ein anderer, wenn jemand behauptet, ein anderer hat jemand anders umgebracht, und es gibt dafür aber keine klaren Beweise, dann können statt dieser klaren Beweise 50 Schwüre oder Schwure eingesetzt werden, und dann würde auch der Richter demgemäß handeln. Und dies hat sich einmal ereignet, als ein Jude einer von den Muslimen ermordet hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Muslimen, wollt ihr 50 Mal bei Allah schwören, und dann wird, eure Anklage auch umsetzen. Und dann sagten sie, und natürlich, wir haben keinen Beweis, wir haben nichts gesehen. Wie sollen wir denn schwören für etwas, was wir gar nicht gesehen haben? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, tubri'ukum yahud bi khamsina yaminan. Dann sagte, werden sich eben die Juden freisprechen, indem sie 50 Mal schwören. Und dann sagten sie, kayfa narda ya Rasulullah bi ayman al-yahud. Sagten die Sahaben zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, wie sollen wir denn mit den Schwuren von Juden zufrieden sein? Wie sollen wir denn damit uns einverständlich erklären? Ja. Weil natürlich die Juden, wenn sie schwören, ist es zwar mehr wert, als wenn sie nicht schwören würden, aber da sie in Bezug auf den Schwur auch lügen könnten, ja, weil wenn jemand über Allah subhanahu wa ta'ala lügt und ihm einen Sohn zuschreibt oder eine Tochter oder was auch immer, dann ist es nicht weit hergeholt, dass er dich anlügen wird, wenn er irgendetwas Weltliches erlangen möchte vor Gericht. Ja? Deswegen sagten die Sahaba, wie können wir zufrieden sein mit Schwüren von Juden? Und das ist ein Beweis dafür, dass man nicht immer jemandem Glauben schenken muss, nur weil er geschworen hat. Das heißt, zusammengefasst, wenn eine Person vertrauenswürdig ist und er schwört, musst du ihm Glauben schenken. Musst du ihm vertrauen und auch der Richter wird ihm vertrauen. Wenn du das nicht machst, dann gehört es zu den großen Sünden, weil der Prophet sallallahu sagte, وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ. Das heißt, wer dann nicht zufrieden ist mit diesem Schwur, hat mit Allah nichts mehr gemein. Also Allah spricht sich von ihm los, will mit ihm nichts mehr zu tun haben, das bedeutet das. Und wenn aber die andere Person natürlich nicht vertrauenswürdig ist, wie jemand, der dafür bekannt ist, dass er immer schwört und eigentlich nie die Wahrheit spricht und ein Lügner ist, dann natürlich hat auch der Richter die Möglichkeit, ihn, wenn er nicht vertrauenswürdig ist, natürlich ihn abzuweisen. Ja? Oder auch natürlich, wenn jemand kommt zu dir und den kennst du nicht, das heißt, du kannst nicht sagen, er ist nicht vertrauenswürdig, aber du kennst ihn nicht. Und er schwört irgendetwas, wo man genau weiß, dass es falsch ist, weil man es nachweisen kann, dass es nicht stimmt. Wie wenn jemand sagt, ich schwöre bei Allah, dieser Teppich ist grün, aber er ist rot, dann ist diese, muss man diesen Schwur natürlich auch nicht glauben. Ja, machen wir, würde ich sagen, hier eine kurze Pause und dann machen wir beim nächsten Kapitel inshallah weiter. So. Bismillah, Alhamdulillah, As-salatu wassalam ala Rasulillah. Nächstes Kapitel, weil es eben passt alles irgendwie ein bisschen zusammen, deswegen machen wir alle. Babun qawlu ma sha'a Allah wa shi'at. An Qutaylata anna yahudiyan ata lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala: Innakum tushrikun تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. قتيلة überliefert uns, dass ein Jude zum Propheten صلى الله عليه وسلم kam und sagte: Ihr begeht Schirk. Ihr Muslime begeht Schirk. Ihr sagt, es ist so wie Allah will und du. Ja, man diese Aussage. Es ist so wie Allah will und du. Also wieder auf diesen Satz, auf der gleichen Stufe stellen, der Wille. Und ihr sagt auch, ich schwöre bei der Kaaba. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten angeordnet, wenn sie schwören wollen, zu sagen, ich schwöre beim Herrn der Kaaba. Und dass sie sagen sollen, es ist so, wie Allah will und hiernach, so wie du willst. Dieser Hadith ist bei An-Nasa'i überliefert und An-Nasa'i sagte, der Hadith ist sahih. Dieser Hadith ist ähnlich wie die vorigen, sicherlich, aber wir lernen hier etwas Neues daraus. Also erst einmal noch vielleicht eine kleine Erinnerung, und zwar das Wort Juden auf Arabisch bedeutet Yahude, und kommt entweder von einem Sohn von Jakob, und zwar hieß er Yahuda, und manche sagen Yahuda, und manche sagen, es kommt vom koranischen Ausdruck Inna Hudna Ileik. Hudna heißt zurückgekehrt, oder wir sind zu dir zurückgekehrt, und zwar nachdem die Juden dass die Kuh angebetet haben, das Kalb angebetet haben, haben sie Tauba gemacht. Und da haben sie gesagt, oh Allah, wir kehren zu dir zurück. Ja? Tauba heißt zurückkehren. Und inna hudna ilayk bedeutet auch, wir kehren zu dir zurück. Hada heißt zurückkehren. Ja? Und manche sagen, sie heißen praktisch die Juden, das heißt die zurückkehrten, die zurückgekehrten. Das heißt die zurückgekehrten. Wie dem auch sei, ist keine große Sache. Auf jeden Fall diese Juden kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam praktisch vorgeworfen und gesagt, also sinngemäß, ihr Muslime, wie könnt ihr behaupten, dass ihr den wahren Tawhid habt, während ihr selbst Schirk begeht? Ihr sagt, Masha Allah wa shi'at. Ihr sagt, es ist so, wie Allah will und so, wie du willst. Und ihr sagt auch noch, ich schwöre bei der Kaaba. Und Tawhid bedeutet, dass man nur bei Allah schwört. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muslimen beigebracht, was sie, wie sie richtig zu schwören haben. Aus diesem Hadith lernen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Juden es nicht übel genommen hat, dass er ihn korrigiert hat, dass er die Muslime korrigiert hat. Obwohl der Jude bestimmt es nicht gut gemeint hat mit den Muslimen. Aber der Jude hat die Wahrheit gesprochen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es ihm deswegen also nicht übel genommen. Und hat das umgesetzt, was er gesagt hat. Dann hat das zweite, wir lernen aus diesem Hadith, dass man, auch wenn man von seinem Feind oder seinem Gegner oder von Andersgläubigen auf etwas Falsches aufmerksam gemacht wird, dass man sehr wohl das Falsche, was man getan hat, unterlassen darf. Aufgrund der Aussage von einer Person, mit der du eigentlich gar nicht auf dem gleichen Level bist. Warum? Weil der Muslim achtet immer darauf, dass er auf der Wahrheit ist, egal wer ihn auf die Wahrheit leitet. Oder besser gesagt, egal wer ihn auf seine Fehler aufmerksam macht. Und drittens lernen wir wie vorher auch, dass man, wenn man jemandem etwas verbietet, dann soll man ihm einen Ausgleich geben, dann soll man ihm eine andere Sache erlauben oder ihm erklären, was er stattdessen sagen darf. Und diese Sache, die man stattdessen sagen darf, sollte möglichst ähnlich sein wie die Sache, die er vorher gesagt hatte. Also, sie haben gesagt, wal Kaaba, wir schwören bei der Kaaba. Dann hat der Prophet nicht zu ihnen gesagt, schwört nicht bei der Kaaba, sondern schwört bei Allah, sondern er hat zu ihnen gesagt, sagt nicht wal Kaaba, sondern sagt wa Rabbil Kaaba, beim Herrn der Kaaba. Insofern ist er, wie gesagt, hat ihnen erstens eine Lösung gegeben, angeboten, und zweitens hat er ihnen eine Lösung gegeben, die ähnlich ist wie das, was sie vorher gemacht haben. Wenn jemand jetzt sich fragen würde, wie kann es sein, dass ein Jude die Muslime darauf hinweist auf Schirk und der Prophet hat das nicht getan, die Antwort sehen wir zum einen, es kann sein, dass der Prophet nicht gehört hat, was die anderen gesagt haben. Der Prophet weiß nicht alles und weiß nicht, was die Muslime alles gesagt haben. Und deswegen, also wie gesagt, hat das eben über den Juden erfahren und hat das eben dann mitgeteilt. Also nicht mehr als das. Eigentlich nicht kompliziert. Des Weiteren ist überliefert ebenfalls bei An-Nasa'i, und zwar über Abdullah ibn Abbas, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. عبد الله بن عباس überliefert, dass ein Mann zum Propheten صلى الله عليه وسلم gesagt hat, es ist so wie Allah will und so wie du willst. Daraufhin sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, stellst du mich etwa auf die gleiche Stufe wie Allah? Sag, es ist so wie Allah ganz alleine will. Ja? Und hier natürlich, ihr müsst euch vorstellen, hier sagt jemand etwas dir direkt ins Gesicht, etwas, was Schirk ist, dann sagst du ihm natürlich, pass auf, erwähne mich gar nicht, erwähne nur Allah subhanahu und fertig. Ja? Und deswegen ist es nicht angebracht, wenn er hier jetzt gesagt hätte, sag, es ist so, wie Allah will und hiernach auch so, wie ich will. Das wäre nicht so angebracht gewesen, weil hier, will er ihn auf den reinen und klaren Tawhid hinweisen. Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir, wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam so lobt, dass es so aussieht, als wäre er auf der gleichen Stelle wie Allah, das ist eine Form von Ashirk. Und noch schlimmer ist es, was manche Leute machen, das Recht Allahs geben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Des Weiteren, liebe Geschwister, als letzte Überlieferung heute, und zwar bei Ibn Majah ist überliefert folgendes: Wa ibn Majah an al-Tufayli akhi Aisha li ummiha qala ra'aytu ka'anni ataytu ala nafarin min al-yahud قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. In der folgenden Überlieferung, und zwar ein Sahabi namens At-Tufail, ja, er ist der Bruder von Aisha radiallahu anha gewesen, mütterlicherseits. Er sagte folgenden längeren Hadith, und zwar erzählte er einen Traum, den er gesehen hat. Er sagte, ich habe im Traum Folgendes gesehen. Ich kam an eine Gruppe von Juden vorbei und sagte zu ihnen, ihr seid das richtige Volk, das heißt, ihr seid auf dem richtigen Weg, wenn ihr nicht sagen würdet, Uzair ist der Sohn Allahs. Dann sagten sie zu ihm, nein, vielmehr seid ihr das richtige Volk, wenn ihr nicht sagen würdet, es ist so wie Allah will und so wie Muhammad will. Hiernach kam ich an eine Gruppe von Christen vorbei und sagte, ihr seid wirklich das richtige Volk, wenn ihr nicht sagen würdet, der Messias ist der Sohn Allahs. Daraufhin sagten sie, nein, ihr seid das richtige Volk, wenn ihr nicht sagen würdet, es ist so wie Allah will und so wie Muhammad will. Als ich dann aufgewacht bin, habe ich diesen Traum einigen Leuten erzählt. Und hiernach ging ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und teilte ihm dies mit und er sagte, hast du dies irgendjemandem schon erzählt? Ich sagte, ja. Daraufhin lobte der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah und rühmte ihn. Das heißt, er hat eine Rede angefangen. Ja? Er hat Allah gelobt und gerühmt und sagte dann Folgendes. At-Tufail hat einen Traum gesehen und den hat er einigen von euch mitgeteilt. Ihr sagt Dinge von ihr habt etwas gesagt oder ihr sagt Dinge, die ich euch eigentlich verboten wollte, die ich euch eigentlich verbieten wollte, aber die Sache so und so hat mich davon abgehalten. Deswegen sagt nicht, es ist so wie Allah will und wie Muhammad will, sondern sagt, es ist so wie ganz Allah, wie Allah ganz alleine will. Sondern sagt, es ist so wie Allah ganz alleine will. Also zusammengefasst, in diesem Traum hat eben die Juden und Christen haben beide den Muslimen wieder vorgeworfen und gesagt, ihr seid wirklich auf dem richtigen Weg, wenn ihr nicht eben sagen würdet, es ist so wie Allah will und wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam will. Sondern ihr sollt sagen, es ist so wie Allah ganz alleine will. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem er diesen Traum von At-Tufail mitgeteilt bekommen hat, und dann hat er zu ihm gesagt, hast du den Traum schon jemandem erzählt? Naja, die Frage, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frage gestellt? Wir erwarten Folgendes, weil wenn At-Tufail gesagt hätte, ich habe das noch niemandem erzählt, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrscheinlich gesagt, sag es niemandem. Ja, weil das ist bestimmt ein Traum, den Traum kann man oder das, die Problematik, die in diesem Traum angesprochen ist, hätte man lösen können, ohne dass man den Leuten erzählt, die Juden haben das und das gesagt und die Christen haben das und das gesagt. Es hätte ausgereicht, wenn der Tufail zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen wäre und zu ihm gesagt hätte, O Gesandter Allahs, ich habe das und das gesehen, und dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz einfach dieses Problem lösen können, indem er sagt, oh Leute, sagt Masha Allah wahdah. Sagt, es ist so wie Allah will, ganz allein. Aber da er nun das anderen Leuten mitgeteilt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Rede angefangen und gesagt, Leute, At-Tufail hat ja euch, manchen von euch den Traum so und so mitgeteilt. Ihr sagt diese Worte, die ich euch eigentlich verbieten wollte, aber die Sache so und so hat mich davon abgehalten. Und was hat ihn davon abgehalten? In manchen Überlieferungen heißt es die Scham, Al-Haya. Und jetzt könnte man sich fragen, wieso hat die Scham ihn davon abgehalten? Erstens einmal ist ein Beweis dafür, dass es nicht Ash-Shirk al-Akbar war. Und man sagt als Erklärung, warum der Prophet s.a.w. das nicht gemacht hat, ist, weil er nicht voreilig den Leuten etwas verbieten wollte, bevor Allah subhanahu wa ta'ala ihm das nicht offenbart hat. Und da Allah ihm noch nicht mitgeteilt hat, dass er sagen soll, hat er eben das den Leuten noch nicht verboten. Ja? Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir Folgendes. Wenn, also mehrere Sachen, ja, aber ein wichtiger Punkt, und zwar, wie schlimm es ist, wenn man seiner eigenen persönlichen Neigung folgt. Warum? Die Juden werfen den Muslimen Folgendes vor. Was werfen sie vor? Dass die Muslime sagen, Ma sha Allah wa sha'a Muhammad. Es ist so, wie Allah will und wie Muhammad will. Das heißt, die Juden sagen, ihr Muslim macht Schirk. Das ist doch eigentlich ein Witz. Ja? Weil sie begehen doch einen viel größeren Schirk. Indem sie zum Beispiel Allah, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala einen Sohn zuschreiben, und zwar Uzair. Oder noch viel schlimmere, andere schlimme Dinge. Also es ist eben halt, wie sagt man, man soll eben erstmal vor der eigenen Tür kehren, bevor man auf andere Leute schaut. Ja, darum geht's. Und deswegen eben ist es natürlich sehr, sehr seltsam. Und dieses Folgen der persönlichen Neigung, sie wollten einfach nur einen Fehler finden bei den anderen. Das machen viele Leute, die heutzutage Taqlid machen und einem bestimmten Gelehrten folgen. Zum Beispiel jemand ist absolut fasziniert von einem Sheikh so und so. Egal, ob das jetzt ein guter oder schlechter ist, spielt keine Rolle, wir gehen davon aus, dass die gute sind. Was macht er dann? Weil er unbedingt einem bestimmten Madhab zum Beispiel anhängen möchte, egal welchen Hadith er jetzt unter die Finger bekommt, interpretiert er ihn so um oder versteht ihn so, dass es seinem Madhab gemäß ist. Okay? Oder ein anderes Beispiel, heutzutage ist ja der Trend, dass man die Leute versucht zum Islam zu bringen durch wissenschaftliche Wunder im Koran und der Sunna. Und dann manche Leute übertreiben, indem sie dann Dinge im Koran lesen und sie so interpretieren und sagen, gemeint ist das und das und das. Gemeint ist diese wissenschaftliche Erkenntnis in dieser Aya. Sodass manche Leute sogar gesagt haben, im Koran, so wortwörtlich, im Koran steht drin, dass der Mensch zum Mond gehen kann. Ja? Das steht im Koran überhaupt nicht drin. Ja? Und der Vers, den sie da verwenden, der weist überhaupt nicht darauf hin. Ja? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Und diese Vers könnt ihr euch nachschlagen in Surat al-Rahman und sucht euch mal eine schöne Übersetzung, wer euch da irgendwie hinweist darauf, dass man auf den Mond gehen kann. Okay? Aber gibt's nicht. Aber manche Leute, weil sie eben also sich nicht stützen auf das, was eben die uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen gesagt haben über die Verse, und weil sie selbst die Verse so interpretieren, wie sie es gerne hätten, damit sie eben das beweisen, mit dem Koran beweisen können. Und das ist natürlich ein großes Problem. Wir Muslime sind genau andersrum. Wir schauen, was steht drin, und das glauben wir. Und nicht umgekehrt. Wir glauben an etwas und nachher suchen wir die Beweise aus dem Koran des Sunna, und um das zu bestätigen, an was wir glauben. Nein, das ist eben nicht der Fall. Naja, auf jeden Fall lernen wir auch aus diesem Hadith, dass man nicht einmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen darf, es ist so, wie Allah will und so, wie du willst. Und dann sagt der Autor des Buches, rahimahullah, wie ist es dann, wenn jemand sagen würde sogar, Ma li man aluzu bihi siwak? Also sinngemäß, ich habe niemanden, bei dem ich Zuflucht suchen könnte, außer bei dir. Und meint damit den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil das ist ein berühmtes Gedicht eines Hadith-Gelehrten, der leider ein bisschen übertrieben hat in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, heißt Al-Busiri, und der hat so ein paar Verse geschrieben, in dem er den Propheten sallallahu alaihi wasallam also übertrieben verherrlicht, und diese Aussagen sind klarer Schirk. Und das darf man natürlich überhaupt nicht sagen, was er gesagt hat, und auch noch mehr hat er in diesem Gedicht leider gesagt. Muss man darauf hinweisen, weil die Gedichte eben anscheinend bekannt sind. Ja. Dann lernen wir auch, dass das wahre Traumgesicht, Ar-Ru'ya Salihah, gehört zur Offenbarung, denn wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ar-Ru'ya Salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-Nubuwwah, und zwar sagte er, das wahre Traumgesicht ist ein Teil von 46 Teilen des Prophetentums. Und das ist ja der Teil, der übrig geblieben worden ist. Und es gibt natürlich verschiedene Arten von Träumen, wir wissen, Geschwister, aber diese Träume von Allah subhanahu wa ta'ala haben bestimmte Eigenschaften und sind eben nicht so wie die Träume vom Shaitan, die einen im Unklaren lassen und die völlig unklar sind, und weiß nicht, was damit gemeint ist. Wie ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, inni ra'aytu ra'si qad quti' wa inni ja'altu ashtaddu wara'ahu sa'ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tuhaddith an-nasa bi tala'ub ash-shaytan bika fi manamik. Und zwar hat ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, o Gesandter Allahs, ich habe im Traum gesehen, dass mein Kopf abgehackt wurde und ich rannte dem Kopf hinterher. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erzähl den Leuten nicht Dinge, erzähl den Leuten nicht, wie der Shaitan mit dir im Traum spielt. Ja? Weil diese Träume, die übel sind, die kommen vom Shaitan, und der Shaitan will einen nämlich nur traurig machen. Und wenn man einen schlechten Traum gesehen hat, dann soll man nämlich sagen, A'udhu billahi min sharri shaitan wa min sharri ma ra'ayt. Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Übel des Shaitan und vor dem Übel, was ich gesehen habe. Und dann soll man auch seine Seite wechseln, wenn man auf der linken Seite war auf die rechte, mit der rechten Seite war auf die linke. Und man soll niemandem davon erzählen. Und in einer anderen Überlieferung, wenn man kann, soll man Wudu machen und beten. Und dann wird der Shaitan auf jeden Fall dadurch also vertrieben. Aber wie gesagt, also Träume können Offenbarungen sein, aber unter der wichtigen Voraussetzung, es muss übereinstimmen mit dem, was im Koran und der Sunna steht. Also, wenn heute irgendjemand kommt und sagt, er hat einen Großscheich im Traum gesehen, der irgendetwas ihm erzählt hat, was ein Widerspruch ist zu dem, was wir im Koran und der Sunna gelernt haben, dann sagen wir, das war vom Shaitan, das war nicht von Allah. Und wir brauchen eben diese Bestätigung von der Scharia. Denn genauso, Abdullah ibn Zayd hat er im Traum den Adhan gesehen. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann gesagt, innaha ru'ya haqq. Das ist ein wahres Traumgesicht gewesen. Und nur dann wusste er, oder dann, das war eine Bestätigung praktisch von der Scharia her, ja? Von der Scharia, von der Sunna, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen handeln wir danach. Ansonsten, wenn heutzutage jemand einen Adhan sehen würde, und der unterscheidet sich von dem Adhan, den wir kennen, dann sagen wir, dieser Adhan ist bestimmt nicht Teil der Scharia, sondern einfach nur eine Offenbarung des Shaitan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.